Was für Überraschung. Ach, Verstärkung hast du auch mitgebracht. Ja. Ha, hallo, Alfred. Ja, grüß dich. Wir haben uns ja Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ach, Wolf, bestimmt. 2 Wochen lang nicht. Und wie? Wolf, hast du einen Moment Zeit für uns? Ja, klar, Hänsel. Kommt, gebt mal euer Mäntel. Das sieht ja ganz verfroren aus. Das ist ja kein Wunder. Sauwetter. So, was ist das hier? Ja. Oh yeah. Vielleicht ein Gläschen Cognac? Ja, ist ja. Ja, ist immer das Cognac'sche. Beerdigung im Herbst. Wer friert da nicht? Wenn du nicht schon tot bist, kriegst du gleich die Kränk. Und es hat verdammt lang gedauert, bis die Leiche unterm Boden war. Wenn sie angefangen hätte zu schütteln wie auskippeln, die der Pari jetzt noch vom Hubert seiner Wohltaten erzähle. Ja. Aber der Reger hat sie natürlich tapfer zum Leicheschmaus getragen. Und den habt ihr euch nicht gehen lassen. Ja, du hast schon recht. Hätte man endlich mal auf sein Kosten leben können, so wie der Herr Doktor sein lebt, auch auf unser Leben. Genau. Ja? Ja. Aber sag mal, warum warst du dann nicht auf der Beerdigung, Wolf? Oh. Erstens ist das fast ein ganzes Leben her, dass wir 2 Mal Freunde waren, der Hubert und ich. Ja, und zweitens habe ich kaum noch Zeit, seit ich pensioniert bin. Oh, hör auf. Also mein Freund war er auch nur so lang, wie wir alt zusammen auf der Straße gespielt haben. Er war mein Arzt, ich sei Arbeit, das ist alles. Und an mir hat er mehr verdient als Patient, als ich an ihm als Anwalt. Dich hat's ja ganz schlimm erwischt, habe ich gehört, Hänsel. Ja, mache Geschwüre mal wieder. Und das mal nicht zu knapp. In meinem Beruf hast du halt mehr Ärger als hoch auf dem Kopf. Aber seit der Operation geht's aufwärts, toi, toi, toi. Ab nächster Woche ist meine Kanzlei wieder auf. Ja, ich kann mir's noch nicht leisten, mich auf die faule Haut zu legen, so wie ihr 2 Rentner. Oh, Herr Uf, Herr Uf. Ja, nur der Alkohol hat er mir bis auf weiteres verboten, Hubert. Prost, Wolf. Wenn man im Doktor sein Grab guckt, war sein Rezept nicht viel wert. Prost, Hänsel. Prost, Wolf. Jetzt sind da kein junge Springer mehr. Obwohl, ich nicht beschwere. Ab und zu zwickt's ein bisschen. Das ersetzt bei mir jetzt halt schlechte Gewissen. Ja. So, jetzt aber mal raus mit eurem Problem. Spannt mich nicht länger auf die Folter. Was habt ihr diesmal wieder angestellt, jetzt wie alte Lauser? Ja, noch ein kleines bisschen Geduld, Herr Richter. Aber wenn dein Zeit kostbar ist, seit du pensioniert bist. Ich hab gehört, du schreibst jetzt Geschichte. Das wäre dein Rentnerhobby. Ich kram ein bisschen in meinem Leben und in meine Erinnerungen, wenn's genau wissen willst. So, aber jetzt mal die Karte auf den Tisch. Ja. Schenk noch mal nach, Wolf. Ja, bitte. Wär's brauchen können. Ja. Es geht um Hubert sei tot. Hab ich mir's doch gedenkt. Ja, jetzt wie? Ihr wart direkt dabei, als er sich erschossen hatte, Hubert. Ja. Drüben in der Wirtschaft. Hab ich gehört. Nicht nur mir 2, all waren wir dabei. Die ganze Doppelkopfrunde. Und die Gusti, unser Wirtin. Allerdings, die natürlich nicht so direkt, gell? Ich meine, ist ja draus passiert auf dem Männerklo. Ja, ja. Das muss für euch ja alle ein Schock gewesen sein. Oh. Hm? Ja. Ewe sitzt dann noch quicklebendig bei euch am Tisch und eine Minute später bringt er sich um. Also, Wolf, der Schock kommt erst noch. Ja? Ich bitte dich, hör mal gut zu und erklär mich nicht gleich verübergeschnappt. Es ist so, der Hubert hat sich nicht erschossen. Es war kein Selbstmord. Es war Mord. Ja. So wohl wie mir da beisammen sitzen. Ach, Hänsel, komm, mach keinen Quatsch. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich denke, der Fall ist klipp und klar offiziell abgeschlossen. Sonst hätten wir doch die Leiche nicht zur Beerdigung freigegeben. Ja, offiziell. Ich werde mich auch hüten, dem Staatsanwalt von meinem Verdacht zu erzählen. Ich will selber rausfinden, was passiert ist und wer es war. Blödsinn. Ja, deshalb sind wir da. Wir brauchen deine Hilfe. Ja. Jetzt hör mir erst mal zu, bevor du mich zu der Verrückten noch Klingemünscher schickst. Du kennst den Hubert Carbon so lang wie ich. Der Dr. H.C., wie man ihn genannt hat. Der Flotte Berti, den Windhund. Noch mit 60 fahrt er sein Porsche, flieht am Wochenende mit seiner Cessna nach Nizza, um mit der Haute Volée zu dinieren und anschließend eine Runde Golf zu spielen. Ja, und all seine Weibergeschichte. Nenn mir nur ein einziger Grund, weshalb der Glückspilz freiwillig mit seinem Luxusleben Schluss machen soll. Ja. Ach du lieber Gott, ein fehlendes Motiv für einen Selbstmord als Beweis für einen Mord. Hör mal, so kannst du drüber bei deinen Saufkumpane am Stammtisch argumentieren. Wolf, bitte. Aber ja? Nicht bei dein Leid mit klarem Kopf, ja? Wo ist denn dein Motiv für den Mord? Bitteschön. Und noch eine Kleinigkeit. Wo ist der Mörder? Ja, also was das Mordmotiv angeht, da hast du keinen Mangel. Das kann ich dem Dutzend liefern. Unser Dr. H.C. war ein arroganter Kotzbrocke. Das weißt du genauso gut wie jeder andere in der Stadt. Und weil ich sein Anwalt war, weiß ich noch ein bisschen mehr. Du hättest die zufriedene Miene am Grab sehen sollen. Ja. Bravo. Wir haben also ein Motiv. Und es ist schon alles, nehme ich an. Eben nicht, Herr Wolfert. Nächster Punkt. Wenn schon auf die Kavaliersart mit der Kuchel, und er war ja Reserveoffizier, dann doch nicht in so einem Milieu, auf dem Scheißhaus, in einer Billig-Kneipe, mit dem Gejaule vom Männerchor aus dem Nebenzimmer am Ohr. Ja. So in seinem Penthouse, bei gedämpftem Licht und passender Musik, Chopin, in der anderen Hand das geleerte Champagnerglas. Ja. Also, wisst was, Hänsel? Du beherrschst alle Krimi-Klischees aus dem FF. Ach ja. Wolf, und wie, wann gerade das der Grund war, von der Welt abzutreten? Er hat's einfach nicht mehr gepackt in seinem Alter. Ja, ja nicht? Die Potenz, was heißt Schickimicki-Bibscher, bloß noch aus der Apotheke. Der Bauch passt nicht mehr in der Armani-Anzug, nein, und er schreckt dann in die Designer-Jeans. Und die gefärbten Haare gehen auch langsam aus, nicht? Ja, und da kapiert er plötzlich, dass es aus ist mit seiner Karriere als Playboy. Der Playboy bleibt ihm übrig. Und wie sieht die Alternative aus? Er setzt sich zu uns alte, lende, lahme Knatze an den Stammtisch. Ja. Und wart auf den Tod. Und als ihm das klabern ist, Wolf, jetzt hörst du mal zu, als ihm das klabern ist, da hat er die Abkürzung genommen, hat sich eine Kugel in den Kopf geschossen. Der schöne Hubert. Es wird ja immer abenteuerlicher. Nein. Und das sagt mir auch einer, mir Alte hätte keine Fantasie. Ach. Also, Wolf, du musst wissen, wie man gefunden haben. Wir hören den Knall und rennen aus auf die Toilette. Ja. Du kennst dich ja aus. Links das Pissoir und rechts die zwei Kabinen. Die eine Kabine ist abgeschlossen. Mit Kloppe gehe die Tür und rufe, Hubert, hast du eben den Riesenfatz gelassen? Kein Mucks. Ja. Der Alfred kniet sich auf den Boden, um unter der Kabinenwand drunter durchzugucken. Ja. Ja, ich sehe sein Fies, ruft er. Ja. Er ist da drin. Ja. Im selben Moment kommt die Gusti mit dem Schlüssel angerannt, der von außen sperrt. Und jetzt pass auf. Da sitzt der Hubert, mitten in der Stern ein Loch. Und rührt sich nicht? Ja. Also ich hab gemeint, mich müsste Schlag treffen. Das ganze Blut an der Kabinenwand. So eine Sauerei gibt's auf keiner Wildsau hat's. Und die Pistole? Wo war die Pistole? In seiner Hand. Ich mal genauer gesagt, auf seinem Oberschenkel. Weil die Hose nicht, die haben mir. Da hat er auf der Schießel gehockt, die haben an den Füßen gehangen. Nicht. Reicht es denn schon für einen Mord? Da passt doch gar nichts zusammen. Und die Tür, war die nicht von innen verriegelt? Ja, die Tür, Wolf, ganz recht, die war zu. Aber die Kabine sind ja auch noch oberoffen. Ja. Wer da ein bisschen gelenkischer ist als mir drei alte Krüppel. Ja, der schafft es über die Wand. Ach Gott, da haben wir es wieder. Über die Kabine, die Krabbelne. Das haben wir doch als Lauser gemacht, um die Wett zu ärgern. Hänsel, Reiver und Gendarm. Wolf, mir ist nicht zum Lachen. Sei so gut und lass die Witze. Die Sache ist ernst. Tot ernst. Ja, Wolf. Du musst dir das einmal so vorstellen. Wir vier am Stammtisch beim Kade. Der Hubert raus auf der Toilette. Und natürlich macht sich keiner Gedanken, wo er so lang bleibt. Es war arg laut, weil im Nebenzimmer der Chor geprobt hat und wir vier waren ja arg gut drauf. Und dann dieses Geräusch. Einer von uns hat gleich gemeint, sag mal, war das allebei nicht ein Schuss? Aber da sind wir uns nicht ganz sicher. Das Hänsel sagt, du, das war draußen auf dem Hof oder Im Klo. Da gucken wir uns an und haben all der gleiche Gedanke. Der Hubert. Wo steckt jetzt der Hubert? Besser, wir gucken mal nach, meint da der Rufus. Aber zuerst wird gezählt, weil er hat nämlich gerade ein Solo-Spiel gehabt. Also gezählt. Und wie wir dann raus sind, waren bestimmt schon wieder ein paar Minuten um. Und auf dem Weg auf die Toilette habt ihr niemand gesehen? Nein, keine Menschenseele. Und die Pistole? Ja, seine eigene. Nur mit einer einzig Patron geladen. Ich weiß, alles typisch für Selbstmord. Und trotzdem, Wolf, du hättest mir sehen sollen. So was von einem dummen Gesicht. Oh. Die Augen weit aufgerissen. Total blöd und überrascht. Ja, das stimmt. Ich hab gedacht, der Schlag müsste mich treffen. Ich weiß, er hat auch schon zu Lebzeiten gerade intelligent ausgesehen, unser Hubert. Aber dass einer, der gerade eine so wichtige Entscheidung getroffen hat und sich vom Leben verabschiedet, so saudumm aus der Wäsche guckt, das will mir einfach nicht in mein Kopf. Ja, ein kleines bisschen Ehrfurcht hat doch jeder vorm Tod. Oh, wisst ihr was? Das viele Denken und die Spediere macht mir Durst. Trinken wir noch einer? Ja, vielleicht ein Bierchen. Für mich nicht zu früh am Tag. Och. Ich will's mit meinem Mare nicht ganz verderben. Du, ich müsste mal raus auf die Toilette, Wolf. Ja, kennst dich vielleicht noch aus, ja, Hänsel, ja, gell? Ja. Aber bloß, wenn du deine Pistole nicht mitnimmst. Ach ja. Wolf, ich war zunächst doch skeptisch. Aber je mehr ich über die Sache nachdenke, umso komischer kommt's mir vor. So ein Haufen Ungereimtheiten. Wenn was merkwürdig ist, dann muss man's nicht noch merkwürdiger machen. Guck mal, wir kennen doch unser Hänsel seit unserer Kindheit, Alfred, als wir miteinander drüber am Bahndamm gespielt haben. Aber ich kenne noch ein bisschen besser. Es war schon immer ein komischer Kauz. Jo. Nie war er der Hans im Glück, immer das Hänsel im Unglück. Und das ist er heute noch. Da waren die Kränk, die Frau fortgeloffe, im Beruf keine gerade Fuhr und sich selber ständig im Weg. Und jetzt sieht er eine Chance, endlich mal die Hauptrolle zu spielen, in seinem Mörderspiel. Der Kindskopf. Ja, er tut mir ja auch ein bisschen leid, weil das mit seiner Krankheit und der Operation hat er noch lange nicht verdaut. Aber du hättest schon am Hubertsheim Grab erleben sollen. Du, Wolf, ich hab Angst gehabt, der schmeißt sich dazu. Ja, und noch eins, ne? Warum hat sich denn der Hubert an dem Abend überhaupt zu euch an den Stammtisch gesetzt? Das haben wir uns später Almina mal gefragt. Ja? Wir haben zuerst geglaubt, er will's Hänselsprecher sein, Arbeit, nicht? Aber nein, der hockt sich dazu und macht bloß blöde Sprich. Geht uns auf die Nerven, legt sich auch noch mit unserer Wirtin, der Gusti, an. Bauf, er fällt schon später, was passiert. Ja, so, jetzt habt ihr zwei Waschweiber in aller Ruhe euren Meile, weil ich verreise kenne, gell? Sind wir fertig? Ja. Nee, Hänsel, nicht? Du hättest uns noch eine Stunde Zeit lassen müssen. Aber wie soll's denn jetzt überhaupt mit der Reibergeschichte weitergehen? Hä? Wie soll man dann dahinter kommen, was wirklich passiert ist? Ich bin kein Hellseher. Und in meiner Praxis als Amtsrichter ist mir so ein Fall noch nicht untergekommen. Hän's noch um andere. Der Alfred und ich haben schon einen Plan. Ja. Du kommst morgen Abend zu uns nieder an den Stammtisch und machst das selber ein Bild von der Sache. Ja, dann sieh mal weiter, Wolf. Du kannst doch Doppelkopf, oder? Ja, oh ja, Gott, ein bisschen, ist schon ein Jahr her. Na gut, euch zu lieb will ich es versuchen. Gut. Aber ja. Ein Gefallen müsst ihr mal tun. Ja. Willen. Zu niemand ein Wort von wegen Verschwörung und Meuchelmacht auf dem Abort, gell? Ja, ja. Ich will mich nicht für alle Zeit blamieren. Das Ass im Haus erspart das Zipperlein, hat meine Großmutter seelisch schon gemacht. Da starrt die Leiche und der Flachmann wundert sich. Der König, der war ihm viel zu wenig. Och, mit Rumpf 10, da wird schon gehen. Dann rüber zu mir. Und hopp. Aber jetzt doch, hier, kommt ihr. Oh, nein. Doch. Dankeschön. Ich doch nichts anderes. Doch, hast unser Liederkranz aller Achtung. Die Herren doch verstehen doch ihr Handwerk. Ihr besser gesagt, ihr Mundwerk. Ich könnte eine Stunde lang zuharschen. Halt doch mal euer Mailand! Nicht geziert und gut geschmiert. Ach, nee, doch. Ja. Und Karlsruhe zum Letzten. Nee, aufkommen. Ja. So, die Herren, das war Ultimo, das war die Licht. Jetzt wird gezählt und abgerechnet, Rufus. Hans? Ja? Du zählst. Ja, gib her. Rufus, ich denke mir, haben wir den jetzt wohl gekriegt. Ja, ganz schön für die Konditionen. Was meinst du? Ja, hallo. Hans Lamal, der hat richtig gezählt, gell? Ja, ja, ja. Per Zastara und Astara. Hör mich nicht. Frau Hunziker, die nächste Runde geht auf mich als Einstand. Für mich noch ein Kamilletee. Oh. Tut mir leid, Wolf, aber mein Mache macht mir heute Abend wieder schwer zu schaffen. Ja, ihr. Ui. Oh, schade. Ganze zwei Augen fehlen uns. Dann hätten wir es im Sack gehabt, die zwei Augen war da. Zwei Augen sind zwei Augen, das mag man nicht. Herzlich willkommen an unserem Stammtisch, Herr Wolfert. Ich hoffe, es bleibt nicht bei dem einen Gastspiel, gell? Und Sie lassen sich jetzt mal öfter sehen. Verstehe. Das wird mich wirklich freuen. Wir haben mittags auch ein schönes Stammessen, gell? Habt ihr das gehört, Freunde? Habt ihr das gehört? Mir sind unserer Wirtin nicht mehr gut genug. Sie hat jetzt ein neues Schätzlein. Mein lieber Wolf, pass auf, sonst wärst du im Schumpf. Hört mal, kennt ihr das schöne Lied? Frau Wirtin hat einen Richter. Wie in einer Koranschule. Das hängt ihm langsam zum Hals raus. Wie dem dauernden Geplärr hätte man neulich beinahe den Schuss überhört. Ach Gott. Herr Laval, erinnere Sie mich nicht an den Abend. Den habe ich ja immer noch nicht überwunden. Ach, setzen Sie sich doch einen Augenblick zu uns, Frau Hunziker. Das interessiert mich jetzt doch. Sie haben doch die Toilette aufgeschlossen. Hat Sie denn jemand gerufen? Nee, das nicht, Herr Wolfert. Ich war zu der Zeit drunne im Keller. Der Herr Doktor wollte doch einen französischen Rotwein. Und wie ich die Treppe wieder hochkomme, da höre ich, dass da draußen auf dem Klo was nicht in Ordnung ist. Das kommt ja schon ab und zu mal vor, dass deine Herre schlecht wird und dann kotzt es mal das Klo voll. Du, und manchmal passiert es auch, dass einer auf dem Klo einschläft und dann muss schon halt weg. Und dann haben Sie für Notfälle immer einen Kloschlüssel in der Schürze? Nein. Der Vierkant. Mit dem kann ich aufsperren und der liegt in der Toilette, gleich links auf der Fensterbank. Den habe ich dann immer schnell bei der Hand, wenn der draußen mal pressiert. Aber Gusti, dann könnte ja jeder auf uns zusperren. Oh, Herr Wolfert, das wäre mir gerade recht. Man geht ja als anständige Frau nicht so gerne aufs Herrenklo. Und, habe ich nicht gesagt. Aber entschuldigen Sie mich, ich muss jetzt nicht mehr zu meinem Chor. Die machen jetzt Schluss und ich muss die Deckel abpassieren. Sagen Sie denn, Herr Schöner, Gruß vom Stammtisch und die Platte, die Sie durchspielen, die hätte sprungen, das ist nicht so knapp. Ich werde es ausrichten. So, Rufus, auf zum letzten Gefecht. Gib die Karte mit Gott, aber gib. Ein kleiner Moment noch. Es interessiert unseren Richter bestimmt, wie sich das mit dem Hubert an dem Abend angebahnt hat. Ja, jetzt, wo wir schon mal angefangen haben, da wüsste ich doch schon gern Bescheid. Man hat ja nicht jede Woche Selbstmord in der Nachbarschaft. Ne? Also, das war so. Wir all haben uns gewundert, wie er sich auf einmal zu uns an den Stammtisch setzt. Der schöne Hubert. Er hat beim Gusti seine Schobbe bestellt und ein bisschen gekiebitzt. Und dann hat er sich mit dir, Alfred, in die Hohe geredet. Richtig. Ach. Das war keine Viertelstunde, bevor er rausgegangen ist und sich totgeschossen. Aber nicht wem ihr. Richtig. Nein. Ihr zwei haben auf Teufel komm raus über die Weibsleit disputiert. Hubert war doch ein echter Hanox-Mensch. Will einem alter Weidmann wie mir ein X-Fahrer Ufer machen, Wolf. Dem habe ich besorgt, verlass dich drauf. Eine Frau, hat er gesagt, muss schlank und grazil sein wie eine Gazelle. Dieser alte Hurenbock. Quatsch, hab ich gesagt. Ist doch alles Quatsch. Guck da mal unser Gusti Hunziker an, unsere Wirtin. Ja, an der ist was dran. Und wann sie dann noch nach Eier und Speck und Zwiebel riecht. Ach nein, müsst ihr mal doch recht geben, das ist doch Sinnlichkeit und Ästhetik unter ein und demselben Rock. Was will dann da ein Mann mehr? Das Glatte und Geschminkte macht jede Erotik kaputt. Nicht? Und ich weiß, wovon ich rede, Wolf. Ein Weidmann kennt sich aus in denen Sachen, das kann ich mal glauben. Das Schöne und Schicke, das macht die Liebe steril. Das ist so, als tät ich dann Schoppe aus dem Tesselmeister Porzellan trinken. So. Aber statt mir recht zu geben, geht der Dolbohrer raus auf der Abbot und verschießt sich. Ah, da hätte ich doch, muss man doch mal ehrlich sein, da hätte ich mal doch mal ganz schön prädisch gerade sparen können. Wer weiß, Alfred? Vielleicht hat ihm der Predigt gerade die Augen geöffnet. Hä? Wie der Blitz hat's ihn getroffen. Er hat gemerkt, dass er die ganze Zeit auf dem Holzweg war mit seinen Weibern und dass sein Leben als Playboy total verpusht ist. Rufus. Und ist in seiner Verzweiflung, ist der arme Davil rausgerannt und peng. Jetzt hör auf, Rufus. Sonst gehe ich auf der Stelle raus und verschieß mich an. Ach, Frau Hunziker, noch auf ein Wort. Als das mit dem Dr. Carbon passiert ist, waren da noch andere Gäste bei Ihnen? Nein. Dienstags um die Uhrzeit ist sonst niemand mehr da. Nur der Stammtisch und der Chor im Nebenzimmer. Und Sie haben kurz vorher nicht gesehen, dass jemand zum Beispiel durch die Hintertierei ist, Frau Hunziker? Ach, Wolfert, das ist doch gar nicht möglich. Ich sperre bei mir hinne immer schon gegen 8 Uhr ab. Aha. Aber sagen Sie nicht Frau Hunziker zu mir. Ich bin die Gusti. So nennen mich doch ja alle im Storchen. Alle, die es gut mit mir meinen. Gusti. Gut, Gusti. Gusti. Also, außer Ihnen und die Gäste war schon niemand im Haus. Nee, nee. Kein Menschenseele. Aber das ist ja jetzt das reinste Verhör, Herr Richter. Aber fragen Sie nur, mir macht's nichts aus. Ich unterhalte mich gern mit Ihnen. Nichts für ungut, Frau Hunziker. Gusti, es ist eine alte Berufskrankheit. Also, da waren wirklich bloß die Männer vom Liederkranz, die Doppelkopf und Sie selber dabei, als sich der Dr. Kappern draußen erschossen hat. Sagen Sie mal, können Sie sich dann denken, was er im Storche gewollt hat, der Dr. Kappern? Der wollte zum Heller Wall. Was, zu mir? Ja, wie kommen Sie dann auf die Schnapsidee, Gusti? Ja, der hat um 9 Uhr angerufen und wollte wissen, ob der Stammtisch noch beim Kattespiele ist. Und ausdrücklich hat er nach Ihnen gefragt, Heller Wall. So war ich hier stehen. Ja, das ist das Erste, was ich höre. Ja, warum haben Sie mir dann das nicht schon vorher erzählt, Gusti? Ja, Sie haben mich nicht gefragt wie der Amtsrichter, gell? Jetzt wissen wir also, warum der Hubert in die Storche gekommen ist. Er wollte zu dir, Hänsel. Und du hast keine Ahnung gehabt, weshalb? Ja, nicht im Geringsten, wenn ich das sah. Das ist mir ein Rätsel. Mit keinem Wort hat er angedeutet, was er von mir will. Ihr zwei könntet es doch bestätigen, Alfred und Rufus. So ist es. Er hat mit keinem von uns ein ehrliches Wort gesprochen. Nur dumm dahergeschwätzt, der Hubert. Ja, so war's. Wollt ihr noch was, die Herren? Oder machen wir jetzt Feierabend? Also ich mach Schluss, ich bin mit. Rechnen wir mal Deckel ab, Gusti. Ja. Das waren 4. Mein bitte auch. Da 11. Ja. Stimmt so. Dankeschön. Dann kommt du Hotel, Männer, gell? Ja, ja, also gleichfalls. Schön da oben noch, gell? Gute Nacht. Gute Nacht. War nicht so lang. Danke. Ja. Ach, Gusti, wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann vielleicht für mich noch ein Schlummerpilz. Ne? Ja. Ich habe mit dem Herrn Laval noch was zu besprechen. So, Wolf. Und was haltst du jetzt von der Sache? Na, du hast recht, Hänsel. Irgendwas ist faul im Staate Dänemark. Ich kann mir auf das Ganze immer noch keinen Reim machen. Man kann sich doch nicht vorstellen, dass der Hubert mit seiner Pistole im Sack und Selbstmordgedanke im Herrn sich zu Eich an den Stammtisch setzt und palavert, als wäre alles ganz normal. Und dann bestellt er ein Viertel Beaujolais, steht auf und schießt sich draus auf dem Klo eine Kugel in den Kopf. Ein bisschen schlauer sind wir jetzt allerdings. Es wäre keine Kunst gewesen, der Hubert mit dem Vierkant von der Fensterbank einzuschließen. Gott sei Dank, Wolf. Ich bin ja froh, dass du jetzt auch Zweifel hast. Ich hab schon gedacht, es leid an mir. Und ich kann nicht mehr klar denken. Ja, aber mit deiner Matschicht kommen wir auch nicht weiter. Wer soll's dann gewesen sein? Also, mir waren da beim Kater, als der Schuss gefallen ist. Und das Gusti war drun im Weinkeller. Ja, bleibt nur der Chor übrig. Ja, ist mir vorhin schon aufgefallen. Ob das vielleicht ein Hinweis ist? Ja, sah schon. Wohl bekomm's, Herr Amtsrichter. Ja, danke. Fassen wir mal zusammen, was wir sicher wissen. Der Hubert ruft die Gusti an und fragt, ob ihr noch Kattekloppe tut. Und vor allem, ob du dabei bist, Hänsel. Ja. Er kommt kurz drauf in die Storche und setzt sich zu euch an den Stammtisch. Das kann nur bedeuten, er will zu dir. Will dich wahrscheinlich sprechen. Du bist sein Patient und sein Anwalt. Ja, also untersuchen wollte mich dahin bestimmt nicht. Also, es geht um was Juristisches. Er hat vielleicht Rat gebraucht und dringend. Ja, meine Kanzlei ist ja noch geschlossen. Und das hat er gewissen. Ja, vielleicht hat er sich bedroht gefühlt und deshalb die Pistole mitgenommen. Ja. Er will abwarten, bis er dich unter 4 Augen sprechen kann und geht zwischendurch auf die Toilette. Ja. Und dort kommt es zu einer verhängnisvollen Begegnung. Und er wird mit der eigenen Waffe erschossen. Das bedeutet, jemand wollte verhindern, dass er mit dir spricht. Oder aber er war so verzweifelt, dass er es nicht mehr ausgehalten hat und Schluss gemacht hat. Bleiben wir mal bei der Mordthese, Wolf. Dann ist die Lösung gar nicht schwer. Der Täter steht da auf dem Blatt Papier. Was soll denn jetzt wieder der Unsinn, Hänsel? Was ist denn das für ein Licht? Jetzt mach den Mund wieder zu, Wolf. Das ist die Anwesenheitslicht vom Liederkranz von der Chorprobe letzte Woche. Bevor wir mit dem Kader angefangen haben, war ich drüber bei unseren Sangesbrüdern und habe ein bisschen mit ihnen erzählt. Ich habe gefragt, ob der Eggerschwiler Gustav letzte Woche dabei war. Sie haben auf die Anwesenheitslicht geguckt und da dabei muss ich aus Versehen mein Sack gerotzen. Mein lieber Scholli, das sind hier Methoden wie beim CIA. Zeig mal her. Wie viele Namen stehen da drauf? Ich hab schon gezählt. Genau 16 Stück. Ein Mörder und 15 Unschuldige. Langsam, Hänsel. Das ist ein Anhaltspunkt. Wir versuchen morgen rauszufinden, ob zwischen einem von den Sängern und dem Hubert eine Verbindung besteht. Du guckst die Akte durch, die du über den Hubert hast. Ich gehe in seiner Praxis vorbei. Ich kenne es Friedsche, sei Praxishilf. Die ist bestimmt froh, wenn ich mal nach dem Rechte gucke und mal Hilf anbiete. Die weiß ja sicher nicht, wo er den Kopf steht und denkt an nichts Böses. Und ich gehe mal beim Notar Wilfrieds vorbei und guck, ob der Hubert ein Testament gemacht hat. Ja, ich habe ja eine Vollmacht. Ja, und was machen wir mit dem Alfred? Der darf ab jetzt nicht mehr mitspielen. Morgen oben treffen wir zwei uns bei mir daheim und halte Kriegsrat. Weißt du was, Wolf? Unser Mörder tut mir leid. Der kann jetzt schon inpacken, der arme Kerl. Komm ruhig rein, Hänsel. Es ist offen. Du bist aber vertrauensselig, Wolf. Die Tür aufzulassen, wo die Mörder und Halsabschneider draußen ums Haus schleichen. Halb so schlimm, Hänsel. Die Mörder sind heute auch nicht mehr das, was mal waren. Ich bin gleich fertig. Und dann bist du an der Reihe. Bube, Dame, König. Mord. Jetzt schreibst du also Krimi. Ich denke, du kamst in deiner Erinnerung. Ich habe mir letzte Tage dazugelernt, Hänsel. Wenn einem der Stoff für einen Krimi so frei Haus geliefert wird. Sag bloß, du verwendest mich über Zeit tot für deine Geschichte. Warum nicht? Das heißt doch, die beste Romane schreibt's Lebe. Ja, du musst wissen, was du tust. Ja, hast du dann schon einen Schluss? Eine Lösung für dein Krimi? Könnte schon sein. Aber eins nach dem anderen. Komm, wir setzen uns da drüber hin. So. Zuerst du, Hänsel. Hast du was rausgefunden? Wäre schon möglich. Ja, die Sache ist schon fast 4 Jahre her. Deshalb habe ich mich nicht gleich erinnert. Der Hubert war der Hausarzt vom Schanischorsch. Der ist Mitglied beim Chor und war auch an dem Abend in der Probe. Und jetzt halte ich fest. Der Schorsch hatte Hubert angezeigt und verklagt, weil er am Tod von seiner Frau schuld wäre. Die war schwer zuckerkrank und ist vor 2 Jahren gestorben. Ja. Wenn das keine heiße Spur ist, ja, der Schorsch hat behauptet... Schenkt, Hänsel, vergiss den Schorsch. Der scheidet als Täter aus. Und woher wische das Wisse, Wolf? Hast du eine bessere Spur? Erlaub, jetzt erzähl schon. Wie du meinst. Eins kann ich dir versprechen. Meine Geschichte ist besser als deine vom Schanischorsch. Und besser als die vom Selbstmord. Viel besser. Du hast recht, Hänsel. Es war Mord. Du kannst dir gratulieren. Was habe ich gesagt, Wolf? Wir zwei sind eben ein gutes Team. Trinken wir ein Cognac auf unser Erfolg und dann raus mit der Spruch. Erst müssen wir zwei was klarstellen, Hänsel. Stimmt es, dass du vor einer Woche die Zulassung als Anwalt zurückgegeben hast? Dass du also gar nicht dran denkst, demnächst die Kanzlei wieder aufzumachen? Ja, ich geb's zu, das war wirklich nicht die Wahrheit. Wie bist du mir auf die Schliche kommen wollen? Ach, Kinderspiel. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Weiter. Stimmt's, dass der Grund für deinen Rückzug aus dem Beruf deine hundsmiserable Verfassung ist? Die Operation vor 4 Wochen war ein Fehlschlag, Hans. Von wegen Magengeschwüre und alles in Butter. Hänsel, ich bin dein Freund. Und egal, was passiert ist, du kannst auf mich zählen. Es tut mir leid, aber wir müssen drüber retten. Du bist todsterbenskrank. Wie viel Zeit bleibt da noch? 3 bis 6 Monate. Sie haben mich im Krankenhaus gleich wieder zugemacht. Überall Metastase. Mein Gott, Hänsel. Du hast falsch gespielt und jetzt hast du verloren. Hast mich in dem Glaube gelassen, mir zwei hätte jeder ein Kreuzdarm auf der Hand und die gemeinsame Sache mache. In Wahrheit ist es dein Solo. Du allein gegen die ganze Welt. Ja, damit musst du beim Doppelkopf rechnen, mein Lieber. Ein stilles Solo nennt man das. Ein riskantes Spiel. Meistens verliert man. Ich habe ein bisschen geblufft. Du hast prima gekontert. Aber es geht nicht um Doppelkopf, Hänsel. Der Hubert ist tot. Und du bist sein Mörder. Ein Mörder, Hänsel. Kompliment, Wolf. Es stimmt. Ich habe eine Schoss drüber auf dem Abort. Also jetzt brauche ich einen Cognac. Und du bestimmt auch. Aber wenn du nicht vertragst. Wie bist du mir auf die Schliche gekommen, Wolf? Also gut. Ich fange mit meiner Geschichte an und du erzählst sie fertig. Da war zuerst die Medizin. Die hat mich misstrauisch gemacht. Du schluckst das Teufelzeug wie Wasser. Du musst also furchtbare Schmerzen haben. Dann habe ich bei der Anwaltskammer und beim Hannele angerufen, deiner Sekretärin. Die hat sich überhaupt nicht beruhigen wollen. Sie hat mir erzählt, wie es um dich steht. Die Schmerzen, Wolf. Es ist kein Leben mehr. Ich bin abhängig von dem Teufelszeug da. Ich bin süchtig. Kannst mir glauben, es ist die Hölle. Aber jetzt bist du wieder an der Reihe. Wie geht deine Geschichte weiter? Na ja, ich habe weiter meine gute Beziehung spielen lassen. Hab der Friedel, dem Hubert seiner Sprechstundehilfe in der Praxis, einen Besuch gemacht und das Beileid ausgesprochen. Wir waren zusammen in der Tanzstunde. Du schließe, die Friedel und ich. Na, ist schon ein paar Jahre her, aber so eine Tanzstunde gespusi hält an. Gott, ich war ganz aus dem Häusl, die Friedel. Naja, ich habe auch mit dem Schreiben für die Ärztekammer und für die Versicherung geholfen. Und dabei habe ich halt in die Patientendatei geguckt. Mein lieber Herr Gesangverein. Was lese ich über den Patient Hans Laval? Ich will's nicht glauben. Nicht bloß die ganze Krankheitsgeschichte, sondern auch ihren Abschluss. Exitus durch Suizid. Und am Datum vom 18. Oktober, dem Hubert sein Tod. Ich wollte meine eigene Traue. Der Hubert hat im Voraus dein geplantes Selbstmord eingegeben und damit das Krankenblatt abgeschlossen. Nach der Meinung von dem Computer bist du tot, Hänsel. Und der Hubert lebt. Ja, das könnte ihm so passen, dem schlauen Hubert. Das war nicht seine erste Falschdiagnose. Aber weiter, Wolf. Ich habe in der Praxis noch eine Spur gefunden, auf seinem Schreibtisch. Der Hubert hat dieselbe Angewohnheit wie ich. Er macht sich beim Telefonieren auf der Unterlach Notize. Ich habe das Blatt genau studiert. Unne in der Eck habe ich gefunden, was ich gesucht habe. Donnerstag, 21.30 Uhr, Storchen hat dort gestanden. Und direkt daneben, HL, deine Initiale. Ich habe eins zum anderen dazugezählt. Ihr zwei habt euch an dem Abend um 9:30 im Storche verabredet und der Anlass war dein Selbstmord. Hänsel, nicht dem Hubert seiner. Ein Selbstmord mit dem Hubert seiner Pistole. Prost, Sherlock Holmes. Ich kann nur staunen. Alle Achtung. Aber irgendwas ist in letzter Sekunde schiefgelaufen da draußen auf dem Abort. Der Selbstmörder ist zum Mörderwochen. Vielleicht hast du die Nerven verloren oder warst total unter Droge. Halt was. Ein kleiner Fehler hat deine Geschichte doch. Mein Alibi. Wie kann ich den Hubert auf der Toilette erschossen haben, wenn wir all drin am Stammtisch gesessen haben, als der Schuss gefallen ist? Richtig, Hänsel. Der Schuss. Das war Hattinus. Dabei ist alles so einfach, wenn man bedenkt, wie armselig unsere Wahrnehmung funktioniert, aber wie eitel mir alte Zausel doch sind. Es hat zwei Schüsse gegeben. Der erste, mit dem du den Hubert auf der Toilette erschossen hast und auf den niemand geachtet hat. Und ein zweiter, der nur in eurer Fantasie gefallen ist. Das war's, was mir neulich am Stammtisch aufgefallen ist. Die sind alle halber taub. Und im Nebenzimmer haben sie rumgeplatt, dass kein schöner Land ist in der Zeit. Niemand hat den Schuss mitkriegt. Dann kommst du zurück und kurze Zeit später spielst du denn alle eine Komödie vor. War das da draußen eben nicht ein Schuss? Habt ihr das denn nicht gehört? Und jeder, taub und der Kopf voller Bier, denkt sich, es wird schon Stimme und spielt mit. Als er dann kotzt auf der Hubert finne, sieht jeder den Schuss mit eigener Arge und denkt sich, unser Hänsel hat recht gehabt und wir haben's alle nicht gehört. Da hast dein Alibi. Du musst zugeben, das war wirklich gut ausgeheckt. Das da ist halt kein banaler Krimi, Hänsel. Du hast den Hubert umgebracht, aber du hältst nicht aus in deinem Versteck. Der Verdacht gegen dich selber war nichts anderes als ein vermotteltes Geständnis. Und für ein Geständnis ist halt der Richter zuständig. Und deshalb bist du zu mir gekommen. Du hast recht und auch wieder nett, Wolf. Jetzt erzähl ich die Geschichte zu Ende. Und dann nickst du mit dem Kopf. Denn deine Geschichte ist nicht schlecht, aber sie ist bloß die halbe Wahrheit. Komm mit vors Haus. Ich will da was zeigen. Aber es wird doch schon bald Dusch da, Hänsel. Ach so, daran habe ich nicht gedenkt, Wolf. Im Dusch, du ist man nicht gern mit dem Mörder zusammen, Ehrenwort, Wolf. Ich tu dir nix. Lass den Quatsch, Kleiner. Also los. Wohin geht die Reis? Nicht weit. Grad auf die Bank vom Haus. Und dann 50 Jahre zurück. Gleich der Abendzug aus Landau kommen. Wenn er pünktlich ist, noch 7 Minuten. Wie oft haben wir früher da gesessen, in einem Garde, und haben auf den Zug gewartet. Ein ganzes Leben ist es hier, Hänsel. 10 Jahre waren wir alt. Der richtige Rasselband. Die Lauser vom ganzen Eck. Und dann haben wir ihn gehört, den Zug. Damals nur mit der Dampflok. Und wenn man die Lok gehört habe, sind wir nur noch an der Bahndamm, nein in der Grave, neben die Gleise und geduckt. Unser Mutprob. Hast meine Kenne, die Welt stürzt über dir zusammen, wenn der Zug über uns vorbeigedunnert ist wie ein tollwütiges Ungeheuer. Aber wir haben es ausgehalten. Bis auf einer. All haben sie die Mutprobe stand. Der Alfred, sogar der Hubert. Bloß ich nicht. Angst hast, hat er mir nachgerufen. Hänsel, Hose, Schisser. Ja, Hänsel, du hast es nicht leicht gehabt. Aber du wolltest mir die Geschichte mit dem Hubert zu Ende erzählen. Ja, ich bin schon dabei. An selben Abend hat eigentlich mein Selbstmord auf dem Plan gestanden. Hab's vorher schon mit einer Überdosis von dem Teufelszeug probiert. Deshalb habe ich der Hubert drum gebeten, mir zu helfen. Er war zuerst gehe, nicht wegen mir und meinem Elend. Er wollte nur nicht, dass man ihm als Arzt was anhängen kann und hat sich deshalb Bedenkzeit ausbedungen. Dann ruft er mich an und sagt, es wäre in Ordnung. Er tät abends beim Stammtisch vorbeikommen. Und weshalb dann die Pistole? Warum hat denn der Hubert dir nicht heimlich das Gift zugesteckt? Hätte bestimmt keiner gemerkt. Ja, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Aber dann bispert er mir ins Ohr, mir soll uns draus auf dem Abort treffen. Also bin ich nach Haus. Dann endlich kommt der Geschlichte, Hubert. Ich kann was denken. Ohne Gift. Er hat kalte Füße gekriegt. Ja, viel schlimmer. Er sagt, der Gifte käme nicht in Frage. Erstens wäre er kein Giftdoktor. Und außerdem wäre das eine Methode für Weibsleid und für Memme. Aber nicht für ein echter Kerl. Und da dabei zieht er die Pistole aus dem Juppe. Ein sauberer Schuss, das könnte er mit seiner Ehe als Reserveoffizier vereinbaren. Und dann fängt er an und erklärt, wie das Ding funktioniert und wie ich mich ausstellen muss. Als ob er mir elektrischer Doseöffner verkaufen will. Jetzt verstehe ich. Da hast du die Nerven verloren und durchgedreht. Und peng. Nee, Wolf. Im Gegenteil. Ich sehe den Hubert mit der Pistole und sehe gleichzeitig mein ganzes Leben vor meiner Aue vorbeiziehen. Es lebe vom Hänschen Hosseschisser. Wie es nicht im Gleisgrabe aushalt. Wie er vom Bauer Bratfisch seinem Hofhund abhaut und trotzdem in der Arschgebiss kriegt. Wie sie in der Schule hänsle. Wie er sich beim Studium schwer tut und das erste Mal durchs Examen fällt. Wie seine Frau neben ausgeht und er von ihrem Liebhaber noch Schläde zukriegt. Wie er mit dem Saufen aufhängt und sich Machegeschwüre inhandelt. Wie er todsterbenskrank ist und sich von seinem Arzt anhören muss, dass er sich am besten erschießen soll. Gottes Wille, Hänsel. Ja, und plötzlich habe ich den Sinn von dem ganzen Schlamassel verstanden. Ich bin der Hans im Unglück, der Hasefuß, der ewige Verlierer. Ich ziehe das Unglück auf mich, damit die anderen verschont bleiben. Mei Schmerz und Niederlage halt das Glück von euch andere im Gleichgewicht. Ich bin ein kleiner, erbärmlicher Jesus, der die Sünde von der ganzen Welt auf den Buckel geladen kriegt. Gottes Wille, Hänsel, das ist ja schrecklich. Hör auf, bevor du ganz überschnappst. Zu spät, Wolf. All das Elend hat sich in mir zusammengeballt, wie eine Basie-Energie, wie eine Kraft, die aus mir raus und sich austoben will. Es war wie im Rausch und wie die Erlösung. Und der Hubert? Wie hat er reagiert? Bis der es gemerkt hat, war es zu spät. Ich hab ihn sein dumme Fress geschlagen, hab ihn bespuckt, hab die Pistole aus der Hand gerissen, hab so an den Kopf gehalten. Dann hab ich ihn gezwungen, die Hose runterzulassen und hab ihn den blanken Arsch gedreht. Endlich hat er begriffen, dass ich übergeschnappt bin und hat angefangen zu schreien und da hab ich abgedrückt. Hänsel, Hänsel. Eine kurze Bewegung vom rechten Arm. Ein Befehl an den Zeichenfinger. Das ist es, was mich jetzt noch am meisten verwundert. Es war so simpel. So wie früher, als wir Indianer gespielt haben. Peng. Der Hubert hat da gesessen und mich noch immer angeglotzt. Im Moment lang habe ich geglaubt, es geht irgendwie weiter. Er steht wieder auf und fährt fort mit seinem dummen Geschwätz. Dann erst war mir klar, er ist richtig tot. Alle, habe ich mir gesagt, Enzje, das wäre der gute Abgang. Ich habe mir die Pistole an die Schläfe gesetzt und nochmal abgedrückt. Du hast... Nix habe ich. Klick hat's gemacht. Kein Knall, kein Schmerz. Da erst habe ich's kapiert. Ein letzter Streich hat er mir gespielt, Hubert. Hat mir einzig Patron gegönnt. Nicht mehr, der Geizkracher. Klar, Hänsel. Selbstmörder braucht bloß einen Schuss. Ja, schon wieder war ich der Dumme. Aber jetzt noch tiefer in der Bredouille. In ein paar Sekunden kommen sie in den Abort gestürmt und fallen über mich her. Aber keiner hat den Schuss gehört. Niemand ist dazugekommen, hat euch zu entdeckt. Und da bist du auf die Idee gekommen, die Sache als Selbstmord zu vertuschen. So war's doch. Du wärst nicht glauben, Wolf. Ich war auf einmal die Ruhe in Person. Haben Hubert die Pistole in die Hand gedrückt? Dann die Kabine von außen mit dem Vierkant abgeschlossen. Ich habe mir sogar in aller Ruhe noch die Hände gewäscht. Dann bin ich zurückspaziert, habe mich an den Stammtisch gesetzt und gleich ein Farbe-Solo gespielt, dass der andere die Tränen kommen sind. Der Mord am Hubert und mein beinahe Selbstmord wirke wie ein Lebenselixier. Ich bin nicht Miss Hansi Hosenschisser. Nicht mit der arme Anwalt, siebe Käse, wie der Alfred mich uzt. Ich bin eiskalt. Ein Ungeheuer. Ein Monstrum. Ich könnte sie all umbringen. All wie sie da am Stammtisch hocke, mit ihre dumme Gesichter. Und keiner könnt mich aufhalten. Zum ersten Mal in meinem Leben spür ich sowas wie Macht. Jetzt mach mal halblang, Hänsel. Sonst kriege ich wirklich noch Angst vor dir. Böse Macht. Und im selben Moment denke ich, jetzt endlich bin ich nicht mehr das kleine, dumme Hänsel, aber keiner merkt's. Was nützt mir die Wahrheit, wenn ich sie wer mit ins Grab nehme, wie man so sagt? Nee, das war mir jetzt auch nicht recht. Aber es war zu spät. Jetzt verstehe ich dich, Hänsel. Jeder hätte dich für verrückt erklärt, wenn du jetzt noch behauptet hättest, du wärst gewesen. Dein Alibi, die abgeschlossene Toilettetür, die Pistole im Hubert seiner Hand, alle Spuren deuten auf Selbstmord. Die hätte dich glatt nach Klingemünster gebracht. So ist es, Wolf. Aber wenn der Richter Wolfert mir glaubt, dann auch die andere. Du gehst morgen jetzt zum Staatsanwalt, Wolf, und legst die Karte auf den Tisch. Ich weiß nicht, Hänsel. Bis die Ermittlungsakte angelegt habe und die Sache ins Rolle kommt, ist es wahrscheinlich schon zu spät. Und dann die Verhöre und der ganze Kram, das bringt dich gleich um. Nein, Hänsel, das ist keine gute Idee. Aber Wolf, du warst Richter und du weißt jetzt Bescheid. Du kannst die Sache doch nicht mehr auf sich beruhen lassen. Ganz recht. Ich war Richter. Ich bin's nicht mehr. Und ich war und bin nicht die Gerechtigkeit. Versteh mich nicht falsch, Hänsel. Von mir kriegst du keine Absolution. Und wenn du es drauf anlegst, dann verurteile ich dich für das, was du gemacht hast. Als dein Freund. Nicht als Richter. Das muss lange. Wenn der Himmel einstürzt, sind alle Spatze tot. Nee, Wolf, das langt mir eben nicht. Ich bin nicht zu dir gekommen, um die Beicht abzulegen. Ich will nur eins. Ernst genommen werden. Von dir und alle anderen ernst genommen werden. Man soll sich daran erinnern, dass ich das eine Mal kein Narr gewesen bin, sondern alle andere zum Narr gehalten hab. Also gut, Hänsel. Dann müssen wir zusammen einen anderen Weg gehen. Die Staatsanwalt ist nicht die richtige Adresse. Die interessiere sich nicht für dich, wenn sie dich nicht auf die Anklagebank bringen könne. Und mit dem Täter stirbt auch seine Tat, wie du weißt. Es gibt nur eine Chance. Hallo, Hopp. Spann mich nicht auf die Folter. Du weißt, Zeit ist für mich kostbar. Du warst selber der Lösung schon ganz nah. Die Falschgeschichte durch die Wahrersetzer, hast du vorhin gesagt. Neulich hast du mich gefragt, weshalb ich meine Erinnerungen aufschreibe. Anfangs habe ich selber nicht recht gewusst. Heute bin ich schlauer. Es geht uns doch alle so. Wir hängen an unsere Erinnerungen, weil sie unser Leben sind. Aber mir alte Schüssel wäre langsam vergesslich. Wir müssen was tun, um die Erinnerung am Leben zu halten, damit nicht am Ende mir auch vergessen wäre. Merkst was, Hänsel? Ich ahn, wo du hinaus willst. Wenn ich meine Erinnerungen aufschreibe und Geschichte draus mache, dann setze ich ihnen ein Denkmal. Und deine Geschichte, Hänsel, ist jetzt auch meine Geschichte. Schwester für uns all. Für dich und mich, für der Alfred und auch für der Hubert, aufschreibe und sah die Wahrheit in die Welt bringe. Du bist die längste Zeit des Hänsel Hosenschisser gewesen, das verspreche ich dir. Ich danke dir, Wolf. Ich danke dir für alles. Ich weiß gar nicht. Ja, komm. Das letzte Stück gehen wir zusammen, hm? Kannst bei mir bleiben, solange wie du es aushältst. Ich habe Gästezimmer. Wir trinken abends hier auf der Bank unser Cognacsche oder einen Kamilletee und erzähle von früher. Hm? Was? Das ist er, der Spätzug aus Landau. Pünktlich auf die Minute. Als wir Kinder waren und am Bahndamm gespielt haben, war das immer das Signal für den Heimweg. Hm? Komm, Hänsel. Wir wollen uns dran halten. Ne? Deine Geschichte ist zu Ende. Gehen wir zurück ins Haus. Es wird kalt. Hör bloß, Hänsel. Klingt ja fast so wie früher. Man kennt mich nicht, das wäre richtig die Dampflok. Hänsel? Hänsel! Mein Gott, bleib stehen! Du's nicht! Hänsel! Ja, hier, Wolfert. Ich melde einen Unfall am Bahndamm. Der Spätzug aus Landau gerade eben. Tot. Ja, ich bin sicher. Das ist euer Problem. Jederzeit. Allein, dann. Sie hörten Bube, Dame, König, Mord. Mundart-Hörspiel von Wolfgang Uhler. Funkbearbeitung Carola Horstmann. Es sprachen Amtsrichter Wolfert, Gerhard Fehn, Rechtsanwalt Hänschen Lawall, Dieter Kettenbach, Förster Alfred, Jo Jung, Doppelkopfspieler Rufus, Swanimir Ankovic, Storchenwirtin Gusti Hunsicker, Madeleine Lienhardt. Ton Bernd Hagen. Schnitt Georg Peter. Regieassistenz Beate Kierer. Regie Maria Ohmer. Eine Produktion des SWR Karlsruhe 2007.